Nahezu ein Jahr benötigte die NATO, um mit Frankreich die Finanzierung des Einsatzes von AVAX-Aufklärungsflugzeugen über Afghanistan zu klären. Diese Klärung gibt es seit vergangener Woche. Hierzulande geht es jetzt schnell. Am Vormittag beschloss das Kabinett die deutsche Teilnahme an diesem Einsatz. 3 bis 4 AVAX-Flugzeuge sollen den zivilen Flugverkehr über dem Hindukusch überwachen. Regierungssprecher Wilhelm. AVAX-Flugzeuge stellen angesichts des steigenden Aufkommens im Luftverkehr über Afghanistan und der derzeit noch unzureichenden Möglichkeiten der Luftraumüberwachung und Koordinierung eine dringend erforderliche zusätzliche Fähigkeit für ISAF dar. Die Bereitstellung dieser Fähigkeit wird die Luftraumkontrolle verbessern und zum Schutz aller Flugzeuge, also der militärischen und zivilen, über Afghanistan und auch der eingesetzten Soldaten sowie der afghanischen Zivilbevölkerung beitragen. Für eine deutsche Beteiligung an der Mission ist ein Mandat des Bundestages notwendig. Noch am Nachmittag befasste sich das Parlament in erster Lesung mit der Sache. In der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause sollen Anfang Juli die zweite und die dritte Lesung folgen. Verteidigungsminister Jung, CDU, warb um Zustimmung. 51% der Flüge für Transport von Material und Personal in Afghanistan, und zwar für Gesamtafghanistan, machen wir. Die Luftaufklärung für Gesamtafghanistan wird durch unsere Tornados geleistet, sodass wir hier ein eminentes Interesse haben, die noch nicht vorhandenen Sicherheitsstrukturen Afghanistans in diesem Bereich der Flugsicherung durch NATO-AVAX-Maschinen vorzunehmen, auch im Interesse und zum Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten. Der deutsche Anteil des AVAX-Verbandes liegt bei 40%. Übersetzt auf die Personalstärke der bevorstehenden Mission, rund 250 Soldaten, bedeutet dies den Einsatz von 100 Bundeswehrangehörigen. Dennoch wünscht die Bundesregierung eine Mandatsgrenze von 300 Mann. Man möchte Überraschungen vorbeugen und Reserven für Kontingenzwechsel offenhalten. Die 300 Soldaten werden nicht dem allgemeinen ISAF-Mandat angerechnet. Dies sieht eine Obergrenze von 4.500 deutschen Truppen in Afghanistan vor. Es besteht aber der Wunsch, die beiden Mandate zusammenzulegen. Über ISAF entscheidet der Bundestag Ende des Jahres neu. Das AVAX-Mandat, das man zunächst nur bis Mitte Dezember plant, könnte dann integriert werden. Teile der SPD-Fraktion haben den Einsatz als überflüssig kritisiert. Der sozialdemokratische Staatsminister im Auswärtigen Amt Erler versuchte, die Einwände zu entkräften. Zunächst werden NATO-AVAX allein im Rahmen von ISAF eingesetzt. Sie haben ausdrücklich nicht die Aufgabe, geplante OEF-Luftoperationen zu koordinieren oder zu führen. Natürlich erfassen sie in ihrer Funktion als sogenannte fliegende Tower neben dem zivilen auch den gesamten militärischen Flugverkehr über Afghanistan, aber dies eben mit dem Ziel der Entflechtung. Die Zustimmung zum Mandat gilt als gewiss. Neben dem überwiegenden Teil der Koalition werden wohl auch die FDP sowie Teile der Grünen zustimmen. Die Linke bleibt dabei, jeglichen Einsatz in Afghanistan abzulehnen.